Eurogruppenchef Dijsselbloem verkündete am Abend in Brüssel, dass die Euro-Finanzminister einem weiteren Hilfspaket für Griechenland in Höhe von insgesamt 86 Milliarden Euro zugestimmt haben. Holger Roman. Eine erste Tranche in Höhe von 26 Milliarden könne der Stabilitätsfonds ESM schon kommenden Donnerstag überweisen. Ein Teil des Geldes sei für die Sanierung der gefährdeten Banken vorgesehen. Bundesfinanzminister Schäuble, der vor dem Treffen Korrekturen angemahnt hatte, sprach von einem guten Abkommen. So solle der geplante Fonds zur Privatisierung von Staatsbesitz spätestens Ende des Jahres seine Arbeit aufnehmen. Bereits im Oktober wolle man eine erste Überprüfung des Programms durchführen. Nicht durchsetzen konnte Schäuble, dass sich der Internationale Währungsfonds schon jetzt zur weiteren Teilnahme an der Griechenlandrettung verpflichtet. IWF-Chefin Lagarde, die per Videoleitung zugeschaltet war, lobte das Reformpaket zwar grundsätzlich, besteht jedoch weiter darauf, dass die Europartner Athen zunächst Schuldenerleichterungen garantieren. Ist der deutsche Finanzminister durch seine Zustimmung umgefallen? Auf diese Frage heute Morgen Sven Giegold, Finanzexperte der Grünen im Europäischen Parlament. Es ist auf jeden Fall eine schwere Niederlage für Herrn Schäuble. Erst konnte er den Grexit nicht durchsetzen. Jetzt kann er die weiteren Verzögerungen nicht durchsetzen. Das ist zunächst mal eine gute Botschaft. Aber warum ist er umgefallen? Ich vermute letztlich, weder in der Bundesregierung gab es eine Mehrheit für seine Position noch unter den Europartnern. Und letztlich wollte er vermutlich nicht das Scheitern des Euros verantworten. Und damit musste er sich der europäischen Vernunft beugen. Der grüne Finanzexperte und Europaabgeordnete Sven Giegold. Auch am 70. Jahrestag der Kapitulation Japans hat Kaiser Akihito Worte der Trauer und des Bedauerns gefunden. Doch vor allem die asiatischen Nachbarn warten weiterhin auf eine formelle Entschuldigung aus Tokio, wie unser Korrespondent Jürgen Hanefeld erklärt. Es tut diesem 81-jährigen Monarchen in der Seele weh, dass Japan immer noch den Ruf hat, im Grunde die Kriegsschuld nicht anzuerkennen. Aber das liegt nicht am Kaiserhaus, sondern das liegt aktuell an den Regierenden hier in Tokio. Ein richtiges Schuldbekenntnis hätte ja auch Folgen. Also das, was die Koreaner seit Jahr und Tag fordern, zahlt bitte mal Reparationen für die Comfort Women, für die Frauen, die damals von der kaiserlichen Armee vergewaltigt worden sind. Da ist noch nichts geschehen. Und natürlich, Japan sagt nicht, wir haben Schuld, denn das würde auch natürlich Reparationen fordern. Jürgen Hanefeld. Mit einer Abwertung seiner Währung hat China in der vergangenen Woche die Märkte verunsichert. Aber Max Otte, Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler sowie Autor des Buches Der Crash kommt, meldet in dieser Sendung Einspruch an. Jetzt hat China ja nicht die Währung in der Form abgewertet. China hat letztlich die Währung freigegeben. In einer Phase, in der das Land von gewissen Schwächeanfällen geschüttelt ist, wo auch Kapital abfließt. Und das hat zu einem Kursrückgang geführt, der jetzt gar nicht so dramatisch ist. Es sind ja wenige Prozent, obwohl sie über einige Tage lief. China hat das gemacht, was der Internationale Währungsfonds eigentlich fordert, nämlich die Währung mehr dem Spiel der Marktkräfte zu überlassen. Zugegebenermaßen in einer Phase, die vielleicht für den Westen nicht so erfreulich ist. Und nun heißt es auf einmal, es kommt ein Währungskrieg, wird dann an die Wand gemalt und eine aktive Abwertung. Das nochmal ist nicht passiert. Der Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Professor Max Otte. Mit einem Kantersieg von Titelverteidiger Bayern München gegen den Hamburger SV hat gestern Abend die 53. Saison der Fußball-Bundesliga begonnen. Doch der Erfolgsstory der deutschen Eliteklasse droht die Gefahr der Übersättigung. Das meint jedenfalls Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng. Fußball wird jetzt jeden Tag übertragen für das Fernsehen. Und das hat alle anderen Sportarten zum Beispiel erdrückt. Vor 10, 20 Jahren haben sich viele Leute noch für die Leichtathletik interessiert. Die ist auch zum Teil selber schuld, weil sie das Dopingproblem nicht in den Griff gekriegt hat. Aber heute haben wir eine sportliche Monokultur des Fußballs. Und wir haben fast auch schon eine Monokultur der Unterhaltung. Jeden Abend Fußball. Der Krimi sonntags macht vielleicht noch die Ausnahme, der kann ja noch mithalten. Und es gibt ja auch Stimmen in der deutschen Fußballliga, dass man den Spieltag noch weiter fächern müsste, dass man Spiele sonntags um 12 Uhr Mittag austragen müsste, damit die Chinesen und Japaner auch noch mehr Bundesliga schauen. Ich bin da eher skeptisch. Das Gefühl ist auf jeden Fall da, es wird langsam beliebig zu viel.